Herr Kraditzke, entsprach das auch Ihrem Lebensgefühl? Nein, das kann ich eigentlich nicht sagen. Ich glaube, wir kamen in Berlin schon an mit einem bestimmten Bedürfnis und wir wussten ziemlich genau, was wir wollten. Es gab ja auch Studenten, die zum Beispiel schon auf politischer Ebene tätig waren, in politischen Studentenverbänden, bei den Jungsozialisten im Zweifelsfall. Und für die ist es nicht so wichtig. Was ich aber ganz wichtig finde, ist, diese Stimmen aus der Provinz wirklich zur Kenntnis zu nehmen. Ich glaube also, dass auch die Rückbetrachtung der Studentenbewegung sehr metropolenfixiert ist, hätte man damals gesagt. Und dass es in der Provinz Anschlüsse gegeben hat, die viel gründlicher gewirkt haben und viel mehr langfristig verändert haben, als man es aus Berliner Sicht zur Kenntnis genommen hat, wo man sich mit etwas herablassender Attitüde hat einladen lassen auf das schwäbische Dorf oder in die bayerische Provinz, um dann zu erzählen, wie in Berlin die Post abgeht. Also ich finde es sehr schön, dass Sie das einspielen und würde das sehr würdigen, dass in der Provinz sehr, sehr viel mehr ausgelöst wurde, als es aus unserer Sicht der Fall gewesen ist. Wobei jetzt Köln nicht unbedingt die Provinz ist. Herr Radunski, wieso sind Sie beim RCDS gelandet? Aus Berliner Sicht war auch Köln. Gut, okay. Ja. Wieso sind Sie beim RCDS gelandet und haben sich von dieser Aufbruchstimmung so nicht anstecken lassen? Also die Aufbruchstimmung, als ich politisch wurde, war eine andere. Es war der Mauerbau. Ich bin 61, wenn Sie so wollen, politisiert worden. Und die Jahre danach war ich dann auch immer ein bisschen überrascht, dass viele Studenten ganz andere Probleme hatten, als sich mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen. Und interessanterweise war die erste Veranstaltung, die ich dann als, glaube ich, stellvertretender Landesvorsitzender des RCDS organisiert, auf der Dutschke auch war, die hieß dann Berlin halten, auf Deutschland verzichten. Das war auch seine vorcharismatische Zeit. Er war dort auf dem Podium, ich weiß noch, Sebastian Haffner, dann war, glaube ich, Theo Freier von und zu Guttenberg da. Und damals ist Dutschke, der dann, ich glaube, Adenauer irgendwelche Rheinbund-Verschwörungen vorwerfen wollte. Er war immer ja auch aus, in der Anfangsphase irgendwelche Verschwörungen aufzudecken, mit Lederhose und ziemlich ungeschickt, das damals ausgelacht worden. Der gleiche Mann, und das habe ich dann erlebt, war 2 Jahre später derjenige, den atemlos alle zuhörten und mit dem auch Leute wie ich sich durchaus insofern identifizierten, als er etwas artikulierte, was uns allen eigentlich bewusst oder unbewusst gefehlt hat, dass wir uns den Autoritäten, die wir damals hatten und die sich ziemlich autoritär gaben in der Demokratie, dass wir uns denen etwas kräftiger und schärfer widersetzen konnten. Und ich habe das dann auf meine Weise auch im RCDS gemacht. Die ganzen bildungspolitischen Diskussionen am Anfang, die Bildungskatastrophe haben wir zusammen gemacht. Also wir haben das ja sogar, Herr Kadritzke und ich, gemeinsam 1. Juli mit organisiert. Das waren Dinge, da waren wir auf der gleichen Seite. Also der Punkt war eigentlich, wir haben gesagt, gut, materiell ist jetzt die Bundesrepublik aufgebaut und wo ist der Geist, wo ist der Sinn, wo ist die Zukunft? Wo hat sich das dann getrennt? Das hat sich getrennt natürlich, dass bei Dutschke und bei anderen dann also neomarxistische Modelle auftauchten, dass dann auch sehr weit in die dritte Welt gegangen wurde. Und das, was mir immer schwer fiel, was ich nie aus dem Auge verloren habe, wenn man in Berlin lebt, dass der Ost-West-Gegensatz eben völlig relativiert und untergebuttert wurde, das hat man dann ja später in Prag und ähnlich gesehen, dass das doch ein bisschen leichtfertig war. Aber da hat sich's geändert und ich habe in einem Punkt dem Staat freundlicher gegenübergestanden. Ich habe ihm nicht in dem Staat eine Repressionsmaschine gesehen und in der man nichts machen kann, sondern ich fing an zu ahnen, dass wenn man den richtig auf den Zahlen fühlt, damals am Ende der Ära Adenauer, man viel erreichen kann. Und ich glaube, das ist mir in der CDU nachher sogar gelungen. Herr Kraditzke? Ich wollte nur dazu sagen, also Fluchthilfe, was Sie erwähnt haben, war nicht Monopol des RCDS oder von konservativ eher orientierten Studenten. Sehr viele spätere Aktivisten der 68-Bewegung sind nach Berlin gekommen, auch um sich hier zu engagieren, um die Mauersituation zu erleben. Und ich möchte keine Namen nennen, aber es gibt selbstverständlich linke Studenten, die auch als Fluchthelfer sich betätigt haben. Ich finde aber ganz wichtig, jetzt rauszuspüren aus unseren Schilderungen schon, 68 ist eben wirklich kein explosionsartiges Ereignis, kein Bruch. Die Anlaufphase ist sehr, sehr lang. Ich würde sagen, ab Beginn der 60er Jahre schon. Ja. Und 2 Momente, die bis jetzt noch nicht erwähnt wurden, will ich auf jeden Fall hier ins Spiel bringen. Das eine ist selbstverständlich die Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Wie wir gleich zu kommen werden. Wo fast an allen Universitäten Anfang der 60er Jahre Vorlesungsreihen eingeführt wurden. Die braune Universität reflektieren wir also, was hier bei uns gewesen ist im Nationalsozialismus. Das war ein ganz wichtiges Motiv. ausgelöst auch durch den Auschwitz-Prozess in Frankfurt. Und das Zweite ist natürlich ein bisschen die Ausgrenzung des intellektuellen Nachwuchses durch die Parteien. Das kann ich jetzt von der SPD her ganz klar belegen. Es war die Diskussion des Godesbacher Programm, die begleitet war von dem Ausschluss des SDS, der also dagegen war, dass marxistische Positionen ausgegrenzt werden aus sozialdemokratischer Programmatik. Das führt zum Ausschluss des SDS und das hat mit einem Schlag sehr viele intellektuelle, linksengagierte junge Leute gerade ins Freie gestoßen, in einen Raum, in dem sie sich sozusagen nicht mehr parteipolitisch bewegen konnten. Und das ist ein ganz wichtiger Anstoß, der an Universitäten natürlich Folgen gehabt hat, weil die SDS-Leute waren intellektuell sehr, sehr maßgeblich und sehr einflussreich. Frau Rutschke. Ja, wir geraten hier so ein bisschen ins Fahrwasser. Ich fühle mich jetzt, sagen wir mal, zwar damals SDS-Mitglied und schon von Kindesbeinen an sozialistische Jugend, wenngleich nicht in Berlin, obwohl ich geborene Berlinerin bin. Ich bin auch erst als Studentin dann wieder nach Berlin zurückgegangen. Doch ein bisschen, kommt mir das jetzt doch ein bisschen rationalistisch vor mit den Parteien und Programmen und Auseinandersetzungen, Marxismus, ja und nein. Sie sitzen jetzt zwischen der damaligen Großen Koalition. Ja, vielleicht. Ich meine, der Charme oder die Attraktivität, weswegen wir auch hier nochmal jede Menge Jubiläen feiern, und es ist ja nicht nur das 40. jetzt gefeiert worden, es ist das 10., das 20., das 30., immer unterschiedlich gefeiert worden. Warum das alles so interessant ist, war ja eigentlich doch eher nicht so sehr der rationale gemeinsame Interessen in den Parteien, und die wenigsten wollten ja auch wirklich Politiker werden, auch als Studenten nicht. Das kommt im Nachhinein so vor, dass, weil die sich so furchtbar viel artikuliert haben. Die meisten wollten ja irgendwas anderes. Und der Aufbruch, da kann ich an Herrn Radunski anknüpfen, der Aufbruch war eigentlich etwas, es wurde eine Demokratie, wir waren ja in einer Demokratie, also die marxistischen Analysen, die auf Faschismus gingen, die habe ich damals, muss ich mich selber loben, auch schon für Stuss gehalten. Aber auch das Latente und das Manifestmachen, dass damit fingen ja die ganz fürchterlichen Verkennungen an bei Einzelnen und Gewalttaten, die damit legitimiert wurden. Aber der Aufbruch war eigentlich einer in einer noch viel zu autoritären Demokratie, die ganze Lebenswelt betraf. Auch an der Universität spürte man das. Ja, die Universitätsprofessoren waren nicht alles Arschlöcher und haben eigentlich immer nur getreten. Aber sie haben immer so getan, ich sage mal so das patriarchalische Wohlwollen. Und dann waren sie natürlich fürchterlich enttäuscht, dass die Studenten sich zusammenrotteten und ein anderes Programm machen wollten und dies und das, weil sie nicht verstanden oder weil die wenigsten damals verstanden, es ging eigentlich um die Aufkündigung dieser patriarchalischen Adenauer-Demokratie. Das ist ein gutes Stichwort. 68 war zum einen ja ein Anrennen auch gegen demokratische Institutionen, in Teilen zumindest, die man nur als formal demokratisch betrachtet, aber es war eben auch die Auseinandersetzung mit einer Vätergeneration, die sich nach dem Krieg hochgearbeitet hatte für einen noch meist sehr bescheidenen, komfortablen Lebensstandard. Und da stellten nun die Jungen einfach die Sinnfrage. Und wie haben die Alten reagiert? Fatis Argumente, so heißt einer der Klassiker von Franz Josef Degenhardt, der hat übrigens seine Karriere als linker Protestsänger von Saarbrücken aus gestartet, wo er sich als wissenschaftlicher Assistent mit Europarecht befasst hatte. Hier kommen Fatis Argumente.